Еще раз хочу поздравить вас с вашим маленьким юбилеем, 17 лет. Ich möchte euch nochmal gratulieren zu einem kleinen Jubiläum, 17 Jahre. Для меня огромная радость, честь и привилегия разделить этот праздник also с вами. Für mich ist ein Riesenvorrecht und Riesenehre, euch mit euch das zu teilen, dieses Fest. Большое спасибо за вот такое доверие и приглашение. Vielen Dank für so ein Vertrauen und für diese Einladung. Для меня это было немножко неожиданно. Das war ein bisschen unerwartet für mich. Я никогда не был в Нюрнберге. Ich war noch nie in Nürnberg. Не знал вашего пастора. Ich kannte euren Pastor auch nicht. Не знал вашу церковь, но всякий раз открывать какие-то новые странички, это замечательно. Und es ist schön, in seinem Leben immer neue Seiten aufzuschlagen. И вы знаете, меня правда вот очень вдохновила тема вашей конференции. Und wisst ihr, mich hat wirklich das Thema von eurer Konferenz inspiriert. Что вы не смотрите назад? Dass ihr nicht nach hinten schaut. Вы смотрите вперед. Sondern ihr schaut nach vorne. Я видел что-то. Господь никогда не будет брать тебя назад. Und еще раз. Господь никогда не будет вести тебя назад. Also, der Herr wird dich niemals nach hinten führen. Хотя бы нам also хотелось иногда поностальгировать. Also manchmal möchte man so in die Nostalgie verfallen. А помнишь, как было хорошо тогда и тогда? Kannst du dich erinnern, wie es so schön war damals? Но как апостол Павел говорит, забывая заднее, простираясь вперед. Wie der Apostel Paulus sagte, so ist das heute das Vergangene vergessen und nach vorne sich strecken. И у меня есть небольшое слово для вас. Und ich habe ein kleines Wort für euch. Самые лучшие дни не позади вас. Die besten Tage sind noch nicht Они hinter впереди euch. Вас. Sie sind vor euch. И так отрадно видеть, что так много здесь ребятишек, мальчиков, девочек, подростков. Это очень здорово. Und es freut mich so sehr, so viele kleine Kinder, Teenager, Jugendliche hier zu sehen. Враг хочет, чтобы поколения ссорились. Denn der Feind möchte, dass die Generationen miteinander streiten. Но как ваш пастор сказал, наш Бог — это Бог поколений. Aber wie euer Pastor gesagt hat, Gott ist Gott der Generationen. На его визитной карточке написано: Бог Авраама, Исаака и Якова. Auf seiner Visitenkarte steht Gott des Abraham, Isaaks und Jakobs. Не просто Авраама. Also nicht nur vom Abraham. Не просто Исаака. Nicht nur einfach Isaac. Но также Якова. Aber auch vom Jakob. Три поколения. Das sind drei Generationen. Вы, наверное, все помните историю в Библии, когда ihr könnt euch bestimmt an die Geschichte aus der маленькому Самуилу. Bibel erinnern, als der als ein И он не понимал, что Бог к нему обращается. Als Gott sich an den Samuel gewendet hat und er hat nicht verstanden, dass Gott Он находился war. В храме, и Бог начал also называть ему Самуил, Самуил. Und der Herr hat ihn gerufen, Samuel, Samuel. И он побежал к первосвященнику Илию. Also zuerst ist er zum Elia gelaufen. Он думал, что его первосвященник зовет. Also er dachte, dass sein Priester ihn ruft. Первосвященник сказал: «Я тебя не звал». Aber er sagte: «Nein, ich habe dich nicht gerufen». Интересно. У одного была способность слышать Бога. Also es ist interessant, der eine hat die Fähigkeit gehabt, Gott zu hören. Но он не знал, как его слышать. Aber er wusste nicht, wie er auf ihn hört. Другой знал, как его слушать. Der andere wusste, wie man auf ihn hört. Но ничего не слышал. Aber hat nichts gehört. И эти два поколения должны были встретиться. Und diese zwei Generationen mussten aufeinander treffen. И покуда эти два поколения не встретились. Und solange diese zwei Generationen nicht aufeinander getroffen sind. Воля Божия не была совершена в Израиле. War nicht der Wille Gottes geschehen im Israel. Дьявол хочет, чтобы поколения ссорились. Der Teufel will, dass die Generationen miteinander streiten. Не понимали друг друга. Und dass sie einander nicht verstehen. Строили барьеры, стены между друг другом. Dass sie Mauern und Barrieren zwischeneinander bauen. Этот вечный конфликт отцов и детей. Das ist der ewige Konflikt zwischen Väter und Kinder. Но я верю, что Господь хочет, чтобы поколения встречались. Aber ich glaube, dass der Herr möchte, dass diese Generationen aufeinandertreffen. Те, которые знают, как слушать. Diejenigen, die wissen, wie man hört, но давненько не слышали, aber schon lange nicht gehört haben, могли бы учить тех, которые могут слушать, но не понимают, как слушать. Könnten diejenigen lehren, die Gott zwar hören, aber nicht verstehen, was er sagen will. Я хочу сегодня говорить на первый пункт вот нашей конференции, который Also ich möchte den ersten Punkt über den ersten Punkt sprechen. Возлюби ближнего или возлюби следующего. Also nächste, liebe deinen Nächsten. Честно говоря, мне трудно далась тема вашей конференции в том плане, что мне прислали вот эту брошюру, которую вы видели also, на немецком gesagt, языке. War das Thema für mich ein bisschen schwierig zum Vorbereiten. Ich Я неплохо говорю по-английски, bekommen. Но совсем не говорю по-немецки. Also ich kann kein, ich kann mich nicht an Englisch mehr erinnern und kann kein Deutsch. И я вбил ее в Google. Und ich habe das in Google eingeschmissen. И она also как-то перевела мне так вот, ну вот, я как понял, так понял. Und so wie ich verstanden habe, so habe ich verstanden. В пятницу, когда я прилетел в Германию, am Freitag, als ich nach Deutschland kam, я был во Франкфурте, war ich у пастора дома, и говорю, und переведи точно, как это, что это значит, как это значит. Und haben darum gebeten, bitte übersetze mir das richtig, was bedeutet das? И он так немножко пришел в смущение. Und er kam so ein bisschen durcheinander. И позвал своих детей. Und hat dann seine Kinder gerufen. Чтобы они перевели. Damit sie das übersetzen. И его дети посмотрели. Und seine Kinder guckten sich das an. И говорят, здесь написано с ошибкой. Und sie sagten, hier steht das mit einem Fehler. Тогда я вообще пришел в смущение. Dann bin ich total durcheinander geworden. Но тем не менее, друзья. Aber trotzdem, meine Lieben, я хотел бы сегодня говорить о любви. Möchte ich heute über die Liebe reden. О любви к ближнему. Über die Liebe zum Nächsten. О любви к следующему поколению. Und über die Liebe zur nächsten Generation. И те принципы, которыми я хотел бы делиться сегодня. Und diese Prinzipien, was ich heute mit euch teilen möchte. Их можно употреблять в разных сферах. Man kann sie in verschiedenen Sphären Это будет работать в твоей verwenden. Семье. Das kann in deiner Это будет в твоей семье, das kann in deiner между Familie, мужем и женой. Zwischen Mann und Frau funktionieren. Это будет работать в воспитании детей. Das wird funktionieren in der Erziehung von deinen Kindern. Это будет работать в твоей карьере. Das wird in deiner Karriere в твоем служении. In deinem Dienst. Потому что это универсальные принципы. Denn es ist ein universales Prinzip. Но я хочу преломить их именно вот в свете нашей конференции, в свете этого собрания. Как любовь к следующему поколению. Мы Aber должны их ich möchte es verwenden im Licht dieser Konferenz, dass wir den Nächsten lieben sollen. Хотел бы начать с книги Иеремии, 31 главы, 3 стихе. Ich möchte jetzt mit Jeremia anfangen, mit 31:3. Господь является Иеремии. Denn der Herr zeigt sich dem Jeremia. И говорит, Господь явился мне в древности, говоря, любовью вечную я возлюбил тебя и явил тебе милость. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Мы все знаем, что Бог нас любит. Wir wissen alle, dass der Herr uns liebt. Но это самое главное откровение жизни. Das ist die größte Offenbarung in unserem Leben. Это первое, наверное, что мы говорим людям, когда встречаем их. Бог любит тебя, Бог любит das тебя. Das ist das Erste, wenn wir die Menschen treffen, dass wir sagen, Gott liebt dich. Единственное, что мы, может быть, не до конца понимаем, das Einzige vielleicht, was wir nicht bis zum Schluss verstehen, как он нас любит. Wie liebt er uns? Потому что у каждого свое понимание слова «любовь». Denn jeder hat sein Verständnis von dem Wort «Liebe». Я не знаю, как в немецком языке, но в русском языке вот слово «любовь» — это на все. Я могу сказать, я люблю пельмени, люблю собак и люблю жену. Одно also ich слово weiß люблю. Nicht, wie das jetzt im Deutschen ist, aber im Russischen ist das so, ich liebe Pelmeni, ich liebe Frau, ich liebe den Hund, ich liebe Blumen und so weiter. Но когда Бог говорит о своей любви, он вкладывает какие-то определенные понятия. Aber wenn Gott über seine Liebe spricht, dann tut bestimmte Bedeutung dabei beitragen. И Бог говорит, я люблю тебя вечной любовью. Sagt, ich liebe dich mit ewiger Liebe. Вечная любовь. Mit einer ewigen Liebe. Вы знаете, то есть иными словами, Господь говорит, я не просто временами люблю тебя, времена не люблю. Das ist nicht so, dass der Herr sagt, teils liebe ich dich, dann andere Zeit liebe ich dich nicht. Он говорит, ты можешь быть укоренен в моей любви, ты можешь быть уверен. Sagt, du kannst in meiner Liebe gegründet sein und verwurzelt sein. Есть многие моменты в жизни, когда ты не уверен. Und es gibt aber Momente in deinem Leben, wo du dir nicht sicher bist. Мы не уверены в экономике. Wir sind nicht sicher, was die Wirtschaft Мы anbetrifft. Мы не уверены в каких-то других вещах. Und in vielen anderen Dingen. Есть разные сезоны жизни. Es gibt verschiedene Saisons in unserem Leben. Где у нас много-много разных вопросов, а как это все будет? Wo viele verschiedene und viele Fragen haben. И Господь как бы говорит, вот в одной сфере ты можешь не подвергать вопросу. Und irgendwie sagt uns der Herr, in bestimmten Sphären brauchst du dich nicht Fragen zu stellen. Во всех обстоятельствах жизни. Also in allen Umständen des Lebens. Я не перестану тебя любить. Werde ich dich nie aufhören zu lieben. Ты можешь быть смелым. Du kannst mutig sein. Касательно моей любви. Also was meine Liebe anbetrifft. Моя любовь не станет меньше. Meine Liebe wird nicht weniger werden. Моя любовь не прекратится. Meine Liebe wird nicht aufhören. Я тебя не забуду, я тебя не предам. Ich werde dich nicht vergessen, ich werde dich nicht Где verraten. Где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, я не перестану тебя любить. Egal wo du bist und was du machst, ich werde nicht aufhören, dich zu lieben. Моя любовь безусловна. Meine Liebe ist bedingungslos. И когда ты понимаешь это, und wenn du das begreifst, это меняет все. Das verändert alles. Я любим. Ich bin geliebt. Я любим Богом. Ich bin geliebt von Gott. Как перенести это на следующее поколение? Also wie kann man das auf die nächste Generation übertragen? Я читал исследования психологов. Ich habe die Untersuchungen von Psychologen gelesen. Они разбирали, что самое главное в воспитании детей. Die haben auseinander versucht zu studieren, was ist das Wichtigste? Есть много разных теорий, как правильно воспитывать, не воспитывать следующее поколение. Also es gibt verschiedene Thesen, wie man richtig die Generationen erzieht. Что им нужно давать, чтобы они были незакомплексованными, смелыми, творческими. Was sollte man ihnen geben, damit sie ohne Komplexe aufwachsen, damit sie gebildet und kulturell gut sich entwickeln? И знаете, все они сводятся к одной истине. Und wisst ihr, es kommt alles zu einem Punkt, zu einer Wahrheit. Наши дети. Unsere Kinder. Наше новое поколение. Unsere neue Generation. Следующее поколение. Also nächste Generation. Нуждается в безусловной любви. Braucht eine bedingungslose Liebe. Если ты можешь убедить своего ребенка. Wenn du dein Kind überzeugen kannst. Я люблю тебя. Ich liebe dich. При всех обстоятельствах. Bei allen Umständen. Я не люблю тебя за что-то или почему-то. Ich liebe dich nicht für etwas oder was du Я bist. Я просто люблю тебя. Sondern ich liebe dich einfach потому so. Потому что ты мой. Weil du meins bist. Ты сделал самое великое дело для своего ребенка. Dann hast du das Größte für dein Kind getan, was du tun konntest. Он не будет закомплексованный. Er wird keine Komplexe haben. Он будет свободный. Er wird frei sein. Он будет творческий. Er wird kreativ sein. Ему легче будет учиться. Er wird es leichter haben, zu lernen. Er wird leichter haben, Erfolg im Leben zu haben. Ощущение и переживание безусловной любви. Das ist ein Spür, Gespür und das Gefühl der Liebe, dass er geliebt ist, bedingungslos. Когда молодежь знает. Wenn die Jugend weiß. Мой пастор любит меня. Mein Pastor liebt mich. Мои лидеры любят меня. Meine Leiter lieben mich. Мой Бог любит меня. Mein Gott liebt mich. Это совершает что-то, что не может совершить ничто остальное. Das schafft etwas, was alles andere nicht schaffen kann. Потом мне нравится. Люби своего ближнего. Deswegen gefällt es mir. Liebe deinen Nächsten. Люби следующее поколение. Und liebe die nächste Generation. Мы часто жалуемся на следующее поколение. Oftmals beklagen wir uns über die nächste Generation. Они такие не похожи на нас. Die sind nicht so uns ähnlich. Они такие вообще не как не мы. Die sind überhaupt nicht so wie wir. Они говорят на другом языке каком-то. Die reden irgendeine andere Sprache. Они слушают другую музыку. Die hören eine andere Musik. Но если ты будешь любить их. Aber wenn du sie lieben wirst. Эта любовь останет неизгладимый след в твоей жизни. Also diese Liebe wird то, как Бог завоевал нас. Unauslöschliche Gefühl in ihnen hinterlassen. Есть одна причина, по которой мы еще на этой земле. Es gibt noch ein Grund, warum wir auf dieser Erde sind. Мы должны выучить самый великий урок жизни. Wir müssen die größte Lehre oder die größte Aufgabe lernen, auswendig lernen. Мы должны научиться любить. Also wir müssen lernen zu lieben. Любить Бога. Gott zu lieben. И любить ближнего. Und deinen Nächsten zu lieben. Как это сделать? Wie soll man das tun? У меня есть местописание для вас. Ich habe eine Schriftstelle für euch. Еще одно местописание забыл. Иоанна 13, глава 34 стих. Ich habe noch. Иоанна 13:34, где Господь говорит. Also Johannes 13:34. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Интересно, Господь говорит, мы восхищаемся, когда говорим, Бог любит нас вечной любовью. Es ist interessant, wir sind so begeistert, wenn wir wissen, dass Gott uns liebt, wenn er das davon redet. Но Господь Иисус повышает стандарт. Aber der Herr Jesus tut diesen Standard erhöhen. Я хочу, чтобы ты научился любить вечную любовь, как люблю я. Er sagt, du sollst so lieben, wie ich liebe, also die ewige Liebe. И как это делать? Und wie soll man das denn machen? Я хотел бы дать тебе четыре совета. Ich möchte dir gerne vier Beispiele oder viele из одного короткого стиха. Ratschläge geben. Есть одна глава в Библии, которая называется «Глава любви». Es gibt ein Kapitel in der Bibel, das heißt с первого до последнего Kapitel стиха der Liebe. Один предмет – любовь. Also ab dem ersten bis zum letzten Vers dreht sich alles über die Помните Liebe. Помните эту главу? Könnt ihr euch erinnern an diese Kapitel? 13. Глава. Das ist 1. Korinther 13. У нас нет времени всю главу проходить. Хотел бы маленький, короткий стих, also 7. Also wir haben keine стих Zeit, взять. Jetzt den ganzen Kapitel durchzugehen, aber jetzt nur plus ein Vers. И das делиться ist der Vers 7. Стиха. Und ich möchte darüber nachdenken mit Здесь dir. Здесь апостол Павел пишет. Da schreibt hier der Apostel Paulus. Любовь никогда не перестанет. И здесь написано, что любовь никогда не будет терпеливой, никогда не перестанет верить, никогда не перестанет надеяться, и любовь никогда не сдается. Это седьмой стих? Да, любовь всего покрывает, всего верит, всего надеется. Sie trägt alles, sie glaubt an alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, und die Liebe hört niemals auf. Первое написано, любовь все покрывает. Also das erste, die Liebe deckt alles, also sie erträgt alles. Это о чем я хотел поговорить. Und das ist das, worüber ich reden möchte. Если ты хочешь научиться любить, как любит Бог. Wenn du lernen willst, so zu lieben, wie Gott liebt, Божья любовь всегда простирает свою благодать. Gottes Liebe erstreckt immer seine Gnade, gibt immer seine Gnade. Хочешь любить вечной любовью? Willst du mit ewiger Liebe lieben? Научись покрывать. Dann lerne zu bedecken. Это работает 100% в браке. Das arbeitet zu 100% in der Ehe. И это работает с молодежью. Und das funktioniert auch mit der Jugend. Мы нуждаемся в благодати. Wir brauchen die Gnade. Я думал, как Господь нас всех может терпеть, когда мы вот такие вещи вытворяем. Ich habe mir so die Gedanken gemacht, wie kann Gott uns so ertragen, wenn wir so viele Dinge tun? Библия говорит, его благодать обновляется каждое утро. Und die Bibel sagt, dass seine Gnade jeden Morgen sich erneuert. Господь, как ты можешь меня любить, когда я подвел тебя? Herr, wie kannst du mich lieben, wenn ich dich im Stich gelassen habe? Я обновил благодать. Er sagt, ich gebe deine Gnade, meine Gnade dir. Я покрыл. Ich habe das bedeckt. Иногда мы благодать не обновляем годами. Manchmal erneuern wir unsere Gnade jahrelang nicht. В наших отношениях друг с другом. Also in unseren Beziehungen miteinander. Мы не покрываем. Wir ertragen nicht, wir И потом удивляемся, почему наши отношения не работают. Dann wundern wir, warum unsere Beziehungen nicht funktionieren. Почему наши отношения разваливаются? Warum fallen unsere Beziehungen auseinander? Невозможны пребывающие отношения. Also es ist unmöglich, die Beziehungen zu führen, ohne dass man deckt und erregt. Что два несовершенных человека. Denn zwei unvollkommene Menschen не могут создать совершенные отношения. Können keine vollkommene Beziehung schaffen. Почему нужно покрывать в браке? Warum sollte man in der Ehe decken? Потому что ertragen. Ты женился на грешнице. Weil du eine Sünderin geheiratet hast. И что самое страшное, она вышла замуж за еще большего грешника. Und was noch schlimmer ist, sie hat noch geheiratet noch einen schlimmeren Sünder. И если вы не умеете покрывать, und wenn ihr nicht lernt, das zu ertragen und zu bedecken, у вас ничего не получится. Dann wird das bei euch nichts funktionieren. И это греческое слово здесь покрывать, которое использует Павел. Und dieses griechische Wort, was der Paulus hier verwendet, это как иметь крышу, вот das, под крышу поместить. Das, sagt, das ist wie, als ob man ein Dach haben. Ты не будешь покупать дом без крыши, правда же? Also du wirst doch kein Haus ohne Dach kaufen, oder? Когда у тебя нет защиты от ветра, дождя. Also wenn du keinen Schutz hast vor Regen, vor Wind. Крыша покрывает, она защищает твой дом. Und das Dach, das beschützt dein Haus, das bedeckt es. Я не знаю, как вы переведете это сейчас на немецкий. Я слышал про одного ученика, который пришел домой. Also ich habe über einen Schüler gehört, der nach Hause gekommen ist. И он получил плохую оценку. Und hat eine schlechte Note bekommen. И его друзья видят его, говорят, слушай, что ты такой расстроенный? Und seine Freunde sehen ihn an und sagen, hey, warum bist du so durcheinander? Он говорит, да я сейчас приду домой, и папа опять будет этим историчным из-за двойку за это. Du, ich, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann fängt der Papa schon wieder mit seiner Vergangenheit und Vorwürfen. Не историчным, also, а историчным. Я понял. Also mit historischen Fakten, das heißt, er sagt mir, wirft mir alles auf den Kopf, was aus der Vergangenheit ist. Ему друзья говорят, наверное, ты попутал слово, наверное, историчным. Und dann haben seine Freunde gesagt, du hast vielleicht das Wort verwechselt, vielleicht ist das nicht historisch, sondern hysterisch. Он вспомнит все мои двойки за все это время. Und dann sagt er wird alle meine schlechten Noten mir auf den Kopf schmeißen. И тогда мы такие историчные в наших реакциях. Und wenn wir so historisch in unseren Reaktionen sind, когда ты вспоминаешь и вспоминаешь каждую ошибку, которая была сделана, wenn du ständig denjenigen über seine Fehler erinnerst, die er getan hat, он говорит, настоящая любовь, она покрывает. Aber er sagt, die echte Liebe, die deckt alles. Ваш пастор сказал, что у нас довольно большая церковь. Euer Pastor hat gesagt, wir haben gute, große Gemeinde. И, наверное, одна из самых известных чем наша церковь сейчас известна, это also молодежная работа. Also unsere Gemeinde ist wesentlich groß und das, womit sie bekannt ist. У нас каждое воскресенье проходит уже два молодежных собрания, где-то 1500 людей also приходят. Jeden Sonntag, только молодежные собрания. Führen wir nur zwei Jugendgottesdienste, wo ungefähr 1500 Leute dabei sind. И многие пастора удивляются, как у вас получается работать с молодежью? Und viele Pastoren wundern sich und sagen, wie funktioniert diese Jugendarbeit? Когда молодежь уходит из церкви? Wo die Jugend die Gemeinden verlässt? На этой неделе мы проводим конференцию, где 5000 молодых людей собираются вместе. Мы снимаем большой такой стадион, чтобы славить Бога вместе. Только молодые люди. Und sie veranstalten solche Konferenzen, wo 5000 Jugendliche dabei sind, wo wirklich nur für die Jugend gedacht sind. И я вспоминаю все эти вещи, когда мы их покрывали. Und ich erinnere mich an all die Dinge, wo wir gedeckt haben. Какие глупости они только не делали. Die haben solche Blödsinn gemacht. Я помню, однажды мы включаем новости, и там показывают наш молодежный лагерь, как наши дети вот, в молодежном лагере катаются на целлофанных пакетах по грязи. Also ich kann mich erinnern, als wir Nachrichten eingeschalten haben und dort haben die unser Camp gezeigt, also unser Jugendcamp, und dort fahren die Jugendlichen mit so Tüten in dem Schlamm rum. Однажды они на сцене устроили там танец с огнями и сработала пожарная сигнализация, и пожарники приехали, нам выписали кучу штрафов. Also die haben einmal auf der Bühne so einen Feuertanz veranstaltet, dass die Feuermelder eingeschaltet worden sind und da ist die Feuerwehr gekommen und wir haben so viele Strafen dann bezahlen müssen. Пару лет назад они устроили такой пробег за семью, и вот за семью по Москве. А вы знаете, несанкционированные митинги в Москве сейчас это страшное дело. Und paar Jahre zuvor haben sie so eine Demo gemacht, so einen Lauf für die Familie, aber das in Moskau ist das so, du kannst nicht ohne Erlaubnis etwas machen. И они с плакатами пробежали от одной станции метро к другой станции метро. Und die sind mit solchen Banner rumgelaufen von einer U-Bahn-Station bis zur nächsten. И потом прибежали в церковь. Und dann sind sie in die Gemeinde gerannt. И за ним целый автобус ОМОНа и полиции приехала окружили церковь. Und hinter ihnen kam die Polizei und die ОМОН, das ist die so Sicherheitskräfte. И нашего главного администратора, главного юриста забрали и продержали целую ночь там. Und dann haben sie den Administrator von der Gemeinde, unseren Rechtsanwalt von der Gemeinde einfach zur Polizeistation genommen, haben das die ganze Nacht gehalten. Мы об этом не проповедуем, не говорим никому. Wir predigen nicht davon, wir erzählen das niemanden, also wir decken das. И я вижу иногда, когда люди говорят, почему ничего не получается в нашей церкви, почему... Und ich sehe solche Menschen, die sagen, wieso funktioniert das bei uns in der Gemeinde nicht? Если ты не готов покрывать... Und ich sagte, wenn du nicht bereit bist, das zu decken, не бывает пребывающей любви. Dann wird das auch keine bleibende Liebe sein. Любовь все покрывает. Denn die Liebe erträgt alles, sie deckt alles. Нет никого совершенного. Es gibt niemanden, der vollkommen ist. Иногда мы становимся такими... Интересно, мы забываем, как нас прощали и покрывали. Manchmal werden wir zu solchen Menschen, die vergessen, wo man uns vergeben hat, wo man uns gedeckt hat. Сколько мы делали ошибок? Wie viele Fehler wir gemacht haben? Один из самых лучших способов. Eine von den besten Möglichkeiten. Как принять молодежь? Wie man die Jugend annimmt. Просто их слушать. Sie ihnen einfach zuhören. Когда ты слушаешь кого-то, ты даешь ему самый отличный подарок. Wenn du jemanden zuhörst, gibst du ihm das größte Geschenk. Одна из вещей, Бог нас слушает. Denn eine von den Sachen, der Herr hört uns ja auch zu. Знаешь, когда возникает чувство расстройства, прострации, когда меня не слышат? Weißt du, was für Gefühle entstehen, wenn man dir nicht zuhört? Eine Leere, du bist durcheinander und bedrückt. Атмосфера, где тебя слушают, это атмосфера любви. Aber die Atmosphäre, wo man dir zuhört, das ist Atmosphäre der Liebe. Знаете ли, Бог дал нам два уха и один рот. Also, merkt, ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass der Herr uns zwei Ohren und zwei Augen gegeben hat. Ah, und ein Mund. Маленький намек, чтобы мы по меньшей мере два раза слушали, чем говорили. Also, das ist eine kleine Anmerkung, damit wir besser zuhören, als mehr als reden. Я недавно читал про жаб. Знаете, интересно, жабы устроены так, что жаба, когда квакает, она сама себя не слышит. Ich habe mal über die Kröte gelesen, die, dass wenn sie quackt, dann hört sie sich selber nicht. Also, sie hört sich selber nicht. И я когда прочитал это исследование, я увидел, Und als ich diese Forschungsarbeit gelesen habe, так напоминает некоторых христиан. Das erinnert mich so sehr an manche Christen. Иногда мы только говорим, но ничего не слышим. Manchmal reden wir, aber wir hören nicht zu. Потом, друзья мои, deswegen, meine Freunde, кому ты должен простереть благодать на следующей неделе? Also jemanden solltest du mit deiner Gnade decken nächste Woche. Может, твои дети? Vielleicht sind das deine Kinder? Подростки? Teenager? Твой муж? Dein Mann, твоя жена, deine Frau, научись покрывать. Lerne zu decken. Мы уже тоже, сколько мы уже? 28 лет женаты. Also wir sind bereits seit 28 Jahren verheiratet. У нас пятеро детей. Wir haben fünf Kinder. Я не знаю, сколько раз. Und ich weiß nicht, wie viele Male. Я покрывал своих детей. Habe ich meine Kinder gedeckt. Сколько раз моя жена меня покрывала. Oder wie viel Mal meine Frau mich gedeckt hat. Иногда я ее покрываю. Ja, manchmal ich auch. Но я видел, если ты хочешь что-то построить пребывающее. Aber ich habe gesehen, wenn du etwas Bleibendes bauen willst, если ты хочешь что-то строить не просто на чувствах. Wenn du einfach etwas aufbauen möchtest, nicht nur nach den Gefühlen. Если хочешь что-то вырастить сильное, пребывающее, любящее. Aus dem was Starkes, was Bleibendes rauswachsen soll. Научись покрывать. Dann lerne zu decken. Второй ключ. Der zweite Schlüssel. Библия говорит, любовь всему верит. Die Bibel sagt, die Liebe glaubt an alles. Мало покрывать. Also es ist nicht genug, nur zu decken. Нужно выражать веру. Sondern man muss auch seinen Glauben zeigen. Хочешь, чтобы ваши отношения длились долго? Also willst du, dass deine Beziehung langfristig ist und immer andauern? Чтобы ваша семья длилась долго? Dass eure Familie bleibt und служение. Freundschaft, dein Dienst. Настоящая любовь всегда проявляет веру. Und die echte Liebe, die zeigt immer den Glauben. Вера и любовь переплетаются. Also der Glaube und die Liebe, sie vernetzen oder sie verbinden sich. Любовь строится на доверии. Denn die Liebe, die wird auf Vertrauen aufgebaut. Я говорю о доверии в молодежи. Ich sage wegen Vertrauen an die Jugend. Вера и страх, они не могут быть вместе. Denn der Glaube und die Angst können nicht miteinander sein. Библия говорит, страхи нет любви. Denn die Bibel sagt, dass in der Liebe keine Angst ist. Если ты не доверяешь кому-то, wenn du jemanden vertraust, ты не можешь сказать, что ты любишь кого-то. Если ты не доверяешь, значит ты не любишь. Wenn du jemanden nicht vertraust, dann heißt das, dass du nicht liebst. Если ты любишь кого-то реально, aber wenn du tatsächlich jemanden liebst, доверяй ему. Dann vertraue ihm. Знаете, есть две категории людей. Wisst ihr, es gibt zwei Kategorien von Menschen. Недоверчивые. Es gibt die misstrauischen. И доверчивые. Und vertrauenswürdige, also die vertrauen. Есть люди такие вот, ну, простые, они всем доверяют. Что не услышал, он все верит. Also es gibt so Leute, die vertrauen jedem alles, was er gehört hat, dann glaubt er an alles. Для этих людей рекламу делают. Also für diese Menschen werden die Werbungen gemacht. Все, что не видел, ты покупаешь. Also alles, was er sieht, тебя так легко обмануть, ты такой доверчивый. Du bist so, du vertraust einfach, du bist naiv. И есть другая категория людей, недоверчивые. Und es gibt eine andere Kategorie von Menschen, die sind misstrauisch. Они все проверяют. Sie sind Skeptiker, sie prüfen alles. И один профессор в американском университете сделал исследование, кто более счастливый. Und ein Professor in Amerika hat eine Forschung gemacht, wer ist der glücklichste? Люди, которые вот все проверяют и не доверяют, или доверчивые люди. Solche Menschen, die alles prüfen, alles misstrauisch sind. Also hat 10 Jahre geforscht. И знаете, к какому выводу пришел? Und wisst ihr, zu welchem Ergebnis er kam? Доверять выгоднее. Vertrauen ist vorteilhafter. Он увидел, что люди, которые доверяют, er hat gesehen, dass die Menschen, они die более trauen, счастливые, sie sind wesentlich glücklicher, они более творческие, sie sind wesentlich kreativer, у них выше IQ, sie haben ein höheres IQ, was? Интеллект. Also Intellekt. Wie heißt das? Лучше слишком много доверять, чем слишком мало. Also es ist besser mehr zu vertrauen als weniger. Доверяй своим детям. Er sagt, vertrau deinen Kindern. Доверяй следующему поколению. Vertraue der nächsten Generation. Знаете, и одним из ключевых доказательств доверия. Und wisst ihr, eine von den Schlüsselüberzeugungen это готовность дать второй шанс. Das heißt, eine zweite Chance zu geben. Знаешь, если ты все время ходишь с маленькой книжкой, записываешь, кто тебя обманул и больше не доверяешь, может, у тебя проблема с доверием. Weißt du, wenn du so mit einem kleinen Büchlein rumläufst und alles reinschreibst, was dir nicht passt? Как быстро ты готов дать второй шанс? Wie schnell bist du bereit, eine zweite Chance zu geben? Готов ли ты? Bist du denn bereit? Любой тренер знает. Jeder Trainer weiß es. Самый быстрый способ восстановить доверие после ошибки. Also der schnellste Wiederherstellungsprozess des Vertrauens. Дать снова ребенку мяч в следующей игре. Bedeutet dem Kind nochmal den Ball zu geben. И самый лучший способ убить. Und die beste Möglichkeit. Уверенность. Ja. Поселить комплексы. Also Страх. Das Schlimmste, was du machen kannst und das Vertrauen brechen kannst, wenn du dem Menschen Angst einjagst. Und ihm zu sagen, hey, du hast letztes Mal einen Fehler gemacht. Du wirst niemals auf das Feld wieder rausgehen. Gib dir die zweite Chance. Бог говорит, хочешь иметь хорошие отношения? Gott fragt dich, möchtest du gute Beziehung haben? Хочешь иметь пребывающую любовь? Möchtest du eine bleibende Liebe haben? Научись доверять. Dann lerne zu vertrauen. Слушай, Олег, ну я не могу доверить, это дорогая аппаратура этой молодежи. Du kannst vielleicht sagen, man sagt, Олег, du kannst doch denen nicht vertrauen. Es ist я не могу кафедру доверить. Die Technik ist so teuer. Я не могу финансы доверить. Also ich kann Finanzen anvertrauen, ich kann meine Bühne anvertrauen. Подарить доверие кому-то. Also jemandem Vertrauen zu schenken, это один из величайших даров. Das ist eine der größten Gaben. Доверять значит любить. Vertrauen heißt lieben. 15 лет назад мы переезжали в Москву из Сибири. Vor 15 Jahren sind wir umgezogen von Sibirien nach Moskau. У нас ничего не было. Wir hatten nichts. И я помню, как я зашел перед отъездом, зашел в комнату к жене. Und ich kann mich erinnern, als ich, bevor wir abgefahren sind, bin ich zum Zimmer zu meiner Frau rein. Олег, мне так страшно. Und sie sagt, Олег, ich habe so знаю, eine Angst. Я не знаю, куда мы едем, что у нас будет, где мы будем жить. Ich weiß nicht, wohin wir fahren, was uns erwartet, wo wir leben werden. Потом она сказала самые великие слова. Dann habe ich die größten Worte gesagt. Я тебе доверяю. Sie hat gesagt, ich vertraue dir. И знаешь, сказать я тебе доверяю. Weißt du, und zu sagen, ich vertraue dir. Это даже круче сказать, чем я люблю тебя. Das ist sogar cooler zu sagen, als ich dich liebe. Потому что это и есть, я люблю тебя. Denn das bedeutet, das ist gleichzustellen mit ich liebe dich. Дорогие женщины. Meine lieben Frauen. Многие мужья не готовы жить отдать, чтобы услышать эти слова. Viele Männer würden alles dafür geben, nur um diese Worte hören zu können. Я тебе доверяю. Ich vertraue dir. У тебя получится. Das wird bei dir gelingen. А наши дети страждут услышать эти слова тоже. Aber unsere Kinder sehnen sich, diese Worte zu hören. Я тебе доверяю. Ich vertraue dir. Я в тебя верю. Ich glaube an dich. У тебя все получится. Das wird dir alles gelingen. Я знаю, ты можешь это сделать. Ich weiß, dass du es tun kannst. Галатам 5:6 говорит, единственное, что имеет значение, это вера или доверие, движимое любовью. Und der Galater sagt, das ist das Einzige, was bedeutend ist, das ist der Glaube. Любовь и доверие всегда идут вместе. Der Glaube und die Liebe. Третье. Das Dritte. Я уже должен поспешать, музыка играет. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil die Musik spielt ja schon bereits. Написано, любовь всему надеется. Es steht geschrieben, die Liebe glaubt an alles. Quatsch, nicht glaub an alles. Вечная любовь ожидает самого лучшего. Also die ewige Liebe, sie hofft auf alles. Она не только доверяет. Also sie vertraut nicht nur. Она простирается вперед. Sondern sie streckt sich nach vorne. Что мне нравится с вашей конференции? Was ist mit eurer Konferenz? Вы благодарны Богу за 17 лет? Seid ihr Gott dankbar für die 17 Jahre? Но сегодня не ностальгическое собрание. Aber heute haben wir keine Versammlung, wo wir nostalgisch werden sollen oder können. Мы смотрим вперед. Sondern wir schauen nach vorne. У нас все будет. Wir werden alles haben. Бог почтит нас. Gott wird uns ehren. Бог сделает это. Und er wird es auch tun. Настоящая любовь, она оптимистична. Also die echte Liebe ist optimistisch. Она не застревает в прошлом. Sie bleibt nicht in der Vergangenheit stecken. Она не смотрит назад. Sie schaut nicht nach hinten. Знаешь, я увидел, когда семейные пары приходят на консультацию. Weißt du, ich habe gesehen, wenn die Ehepaare kommen für и все, что они смотрят, смотрят zu der Beratung und an alles, was sie schauen, schauen sie immer zurück. Я видел, им так трудно помочь. Ich habe gesehen, es ist so schwer, ihnen zu helfen. Когда они говорят, я не вижу будущего. Wo die sagen, ich sehe keine Zukunft. Я не верю, что у нас что-то получится. Ich glaube nicht, dass bei uns etwas gelingt. 10 лет мы пытались построить отношения, и я не вижу, как это будет продолжаться. Also 10 Jahre haben wir versucht, unsere Beziehung aufzubauen, und ich sehe nicht, wie es weitergehen soll. Это не та любовь, которую Господь учит. Das ist nicht die Liebe, was uns Gott lehrt. Его любовь, она другая. Seine Liebe ist anders. Он говорит, слушай. Er sagt, hör zu. У тебя получится. Das wird dir gelingen. Я даю надежду. Я смотрю в будущее. Also ich schenke dir die Hoffnung. Она ожидает самого лучшего. Also sie erwartet nur das Beste. Написано, настоящая любовь никогда не перестает надеяться. Und es steht geschrieben, dass eine echte Liebe niemals aufhört zu hoffen. Многие не понимают этого. Viele verstehen das nicht. Что люди всегда подтягиваются до уровня ожиданий. Dass die Menschen immer bis zu dieser Hoffnung kommen. Своими ожиданиями устанавливаем планку, и люди подтягиваются на этот уровень. Okay, dass wir durch unsere Erwartungen uns selber diese Hürde aufbauen. Иногда мы опускаем эту планку так низко. Und manchmal setzen wir diesen Standard oder unsere Grenzen so niedrig. Я слышал одну такую историю. Ich habe mal eine Geschichte gehört. От одного университетского преподавателя. Von einem Lehrer aus Uni. Он только поступил на кафедру. Der hat gerade angefangen seine Tätigkeit und ist auf die Bühne. И там в деканате ему сказали: "Вау, как тебе повезло!" Und dort in Dekanat hat man ihm gesagt: "Hey, du hast wirklich Glück gehabt." Тебе дали курировать самый лучший класс. Man hat dir die beste Klasse gegeben. Он говорит, а что вы имеете в виду? Und er hat gefragt, hey, was meint ihr denn? Это самые умные студенты были выбраны в этот определенный класс, и теперь ты главный в этом классе. Also weißt du, es waren die klügsten Studenten ausgewählt, und jetzt hast du diese Klasse, die aus denen besteht. И он, и действительно, этот класс был самый интересный. Und tatsächlich war diese Klasse die interessanteste. Это были самые успешные студенты. Das waren die erfolgreichsten Studenten. Они лучше всего писали контрольные. Sie haben die besten Schulaufgaben geschrieben. Ему нравилось проводить беседы с ними, потому что это были самые умные ребята. Also es hat ihm Spaß gemacht, mit ihnen zu diskutieren, weil das einfach kluge Leute waren. И потом, когда учебный год закончился, und als dann das Schuljahr vorbei war, он пришел в тот же самый деканат, kam er nochmal in Dekanat, делиться с другими преподавателями, also mit anderen Lehrern seine Erfahrungen zu teilen, и говорит, вау, надеюсь, что в следующем году мне тоже тут особо выбранных, одаренных детей. Und sagt, hey, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr genau solche besonders begabte Kinder bekomme. Он говорит, каких особо одаренных детей? Was für besonders begabte Kinder? Ну как, вот у вас же есть специальный класс, который самых умников собирает. Also ihr habt eine Klasse, wo besonders begabte Kinder sind. Мы уже 10 лет этого не делаем, они говорят. Und die haben gesagt, wir haben seit 10 Jahren sowas nicht. Как не делаете? Wie macht ihr sowas nicht? А вот мне в прошлом году сказали. Man hat mir das letztes Jahr gesagt. Там они пошутили над тобой. Und dann die haben noch bloß geschätzt mit dir. Они просто пошутили над ним. Die haben einfach nur geschätzt über ihn. У тебя самые лучшие дети. Du hast die besten Kinder. Но когда он шел к ним, aber als er zu ihnen ging, он на них смотрел так. Er hat sie so gesehen. У меня самый способный класс. Ich habe das fähigste, das beste, die beste У меня самый великолепный класс. Ich habe die beste Klasse. И они стали такими. Und sie wurden zu denen auch. Как мы смотрим нашу молодежь? Wie sehen wir unsere Jugend an? Ой, наши самые пассивные. Die passivsten Kinder. Самые мирские. Самые плотские. Die sind die fleischlichsten und die weltlichsten. Что ты ожидаешь? Was erwartest du? То и будет. Das wird auch geschehen. Когда Бог смотрит на нас. Wenn Gott uns ansieht. Он не смотрит на нас там, где мы находимся. Er schaut nicht uns dort an, wo wir uns gerade befinden. Он видит нас, где мы можем быть. Sondern er sieht uns dort, wo wir sein können. Он говорит, ты святой. Er sagt, du bist heilig. Бог, ты меня видел вообще? Gott, hast du mich überhaupt gesehen? Ты без пятна и порока. Ich bin doch, ты праведность Божья. Du bist doch die Gerechtigkeit. Господи, Herr, это про меня? Ist das über mich? Как ты, какую ты метку ставишь на людях? Also welches Maß legst du den Menschen an? Настоящая любовь. Echte Liebe. Она верит в будущее. Sie glaubt an die Zukunft. Давайте будем верить в будущее. Lass uns an die Zukunft denken этой und церкви, glauben. Von dieser Gemeinde. Этого служения. Von diesem Gottesdienst. Наших молодых людей. An unseren jungen Leute. Да, будем верить в будущее наших детей. Lass uns an die Zukunft unserer Kinder glauben. Когда мы приходим на воскресную школу. Und wenn wir zu der Sonntagsschule kommen. Когда приходим на подростковое собрание. Wenn wir von dem Jugend Elternsprechabend kommen. Мы видим их. Wir sehen sie как самых способных, als die Fähigsten, как самых лучших, als die Besten. И не важно, что они делают ошибки. Und es ist nicht so wichtig, was sie für Fehler machen. И последнее. Und das Letzte. Написано, настоящая любовь. Steht geschrieben, dass die echte Liebe никогда не сдается. Sie gibt niemals auf. Никогда не сдается. Sie gibt niemals auf. Есть некоторые вещи, es gibt manche Dinge, которые нужно просто перетерпеть, die man einfach nur erdulden soll. Вы знаете это в браке, да? Also ihr kennt das alle, wenn ihr eine Ehe habt. Иногда хочется все бросить и плюнуть на все, сказать, manchmal ай, möchte man einfach alles einfach hinschmeißen und sagen, es ist genug. Но Бог не такой. Aber Gott ist nicht so. Он говорит, послушай. Er sagt, hör zu. Если ты не будешь сдаваться. Wenn du nicht aufgeben willst. Будешь продолжать верить. Und du wirst weiterhin glauben. Продолжать молиться. Du wirst weiterhin beten. Продолжать держаться. Du wirst weiterhin sich festhalten. Продолжать любить. Und weiterhin lieben. Все может измениться. Dann kann sich alles verändern. Она никогда не перестает. Любовь никогда не перестает. Liebe hört niemals auf. У меня пятеро детей. Ich habe 5 Kinder. Все они служат Господу. Und sie dienen alle dem Herrn. Но были разные сезоны. Aber es waren verschiedene Saisons. Помню, как один из моих детей пришел ко мне и сказал, папа, я не хочу ходить в церковь. Ich kann mich erinnern, als mal einer meiner Kinder zu mir gekommen ist und hat gesagt, Papa, ich möchte nicht mehr in die Gemeinde kommen. Ты не дал мне выбора. Du hast mir keine Wahl gegeben. Я с детства ходила в церковь. Also ich bin von Kind auf in die Gemeinde gekommen. Я хочу сделать свой выбор. Ich möchte meine Wahl treffen. Это был тяжелый разговор. Und das war ein schwieriges Gespräch. Это был тяжелый сезон. Das war eine schwierige Saison. Но я знаю одно. Aber ich sage eins. Любовь никогда не сдается. Die Liebe tut niemals aufgeben. И когда ты продолжаешь их любить. Und wenn du weiterhin in sie liebst. Во всех их состояниях. In allen ihren Umständen. Любовь всегда побеждает. Wird die Liebe immer siegen. Сегодня она любит Бога, служит Богу. Heute liebt sie den Herrn, sie dient und sie geht in die Gemeinde. Может, ты здесь сегодня. Vielleicht bist du heute hier. И ты хотел где-то сдаться со своим подростком. Und wolltest vielleicht aufgeben mit deinem Teenager. Может, ты хотел сдаться со своим браком. Vielleicht wolltest du deine Ehe aufgeben. 4 совета от апостола Павла. Also 4 Ratschläge von dem Apostel Paulus. Покрывай. Decke. Верь. Glaube. Доверяй. Vertraue. Увидь будущее. Sehe in die Zukunft. И держись до конца. Und halte bis zum Schluss durch.